Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, Herr Kommissar. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, Sie empfangen gewiss Unmengen von Besuchern, die Ihnen von Ihren kleinen Affären berichten wollen, weil Sie sie für besonders interessant halten. Ja, also ich kann Ihnen versichern, bei mir ist was anders. Und ich habe lange gezögert, einen so beschäftigten Mann wie Sie zu stören. Ja, zunächst kann ich Ihnen versichern, dass ich nicht verrückt bin. Ich weiß nicht, ob Sie Dr. Steiner kennen. Er ist Neurologe, was, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche ist wie ein Psychiater. Ja? Haben Sie Dr. Steiner aufgesucht? Ja, ich habe ihn konsultiert. Er hat aber nichts gefunden. Er hält mich für völlig normal. Was meine Frau betrifft, die er nicht gesehen hat. Sie können ruhig rauchen. Danke. Ja, wo habe ich denn... Hier, das Feuer. Verzeihen Sie bitte, ich... Danke, ich sollte mich mehr beherrschen, aber ich rege mich immer gleich auf. Es ist das erste Mal, dass ich Sie in Ihrem Büro mit Ihrer Tabakpfeife leibhaftig vor mir sehe. Darf ich fragen, was für einen Beruf Sie haben? Ja, es ist ein etwas ausgefallener Beruf. Und wie so viele Leute werden Sie vielleicht darüber lächeln. Ich bin erster Verkäufer in der Spielwarenabteilung im Warenhaus Louvre. Meine Spezialität sind die elektrischen Eisenbahnen. Wie hübsch. Wenn Sie am Warenhaus Louvre einmal vorbeigekommen sind, dann haben Sie im dritten Schaufenster in der Rue de Rivoli eine genaue Nachbildung der Gare Saint-Lazare sehen können mit Schienen, Vorort- und Schnellzügen, Signalen und Stellwerken. Das hat mich 3 Monate Arbeit gekostet. Und glauben Sie ja nicht, dass unsere Kundschaft nur aus Kindern besteht. Erwachsene, darunter Männer in bedeutender Stellung, begeistern sich für elektrische Eisenbahnen. Ist Ihre Krawattennadel... Ja. Ein kleines Eisenbahnsignal. Freie Fahrt. Herr Kommissar, ich bin natürlich nicht hergekommen, um Ihnen mit elektrischen Eisenbahnen die Zeit zu stehlen, aber ich weiß, es ist nötig, dass Sie wissen, wo Sie mich hinzutun haben. Ich wohne übrigens in der Avenue de Châtillon und zwar seit 18 Jahren in der gleichen Wohnung. Das heißt, im März werden es 19. Ich bin verheiratet. Das ist nämlich gerade, weil ich verheiratet bin... Sind Sie eilig? Weil ich immer auf die Uhr... Nein, weil Sie immer mit den Fingern schnipsen. Ach so, Entschuldigung. Oh, pardon, ja. Es wäre leichter, wenn Sie die Fragen stellten, aber Sie können es nicht, weil Sie nicht wissen, um was es sich handelt. Ich höre Ihnen zu. Vor allem muss ich betonen, Herr Kommissar, dass ich meine Frau nicht beschuldigen will. Ich liebe sie. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet und haben uns sozusagen nie gezankt. Ich habe mit Dr. Steiner, nachdem er mich untersucht hat, über Giselle gesprochen und er meinte, ich sollte einmal mit ihr zu ihm kommen, aber unter welchem Vorwand kann ich Giselle bitten, mit mir zu einem Neurologen zu gehen? Ich kann nicht einmal behaupten, dass sie verrückt ist, denn sie macht ihre Arbeit weiter, ohne dass jemand Grund zur Klage hätte. Sehen Sie... Ich bin nicht besonders begabt. Ich bin bei Bauern aufgewachsen und habe mich selber bilden müssen. Was ich weiß, habe ich aus Büchern gelernt. Ich halte das Wissen für das kostbarste Gut der Menschen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen das alles sage, aber ich möchte Ihnen nur verständlich machen, dass ich, als Giselle begonnen hat, sich mir gegenüber anders zu verhalten, in die Bibliotheken gegangen bin, um dort in Büchern nachzulesen. Werke über Psychiatrie? Über Psychosen und Neurosen. Ich habe mich auch mit Schizophrenie beschäftigt, aber ich glaube, so weit geht es nicht. Wenn ich Sie richtig verstehe, vermuten Sie, dass Ihre Frau nicht mehr ganz normal ist. Ich bin überzeugt, dass meine Frau seit mehreren Monaten die Absicht hat, mich zu töten. Und darum wollte ich Sie sprechen, Herr Kommissar. Ich habe keine bestimmten Beweise, aber ich möchte Ihnen die Indizien nennen, die ich besitze. Und ich habe Ihnen da eins mitgebracht, das das Erschreckendste ist. Kopfschmerzpulver? Ja, so sieht es aus. Ich lasse Ihnen diese Probe da, damit Sie sie analysieren können. Es ist Zinkphosphid, äußerst giftig. Wie haben Sie es entdeckt? Eines Tages, als meine Frau nicht zu Hause war, habe ich auf meinem Arbeitstisch einen Topf Leim umgestoßen. Und auf der Suche nach einem Reinigungsmittel habe ich eine Flasche ohne Etikett entdeckt, deren Form mir merkwürdig vorkam. Sie enthielt dieses Zinkphosphid, mindestens 50 Gramm. Wenn Sie nun diesen Fund mit der Tatsache in Zusammenhang bringen, dass ich in den letzten Monaten zum ersten Mal in meinem Leben gewisse Beschwerden verspürt habe, die ich auch dem Dr. Steiner beschrieben habe. Ja? Haben Sie ein paar Minuten Zeit, Maigret? Ich möchte Ihnen einen amerikanischen Kriminologen vorstellen, der hier in meinem Büro ist und Sie gern kennenlernen würde. Kommen Sie rüber? Ja, ich komme. Entschuldigen Sie, ich bin in ein paar Minuten wieder da. Ja, aber bitte, bitte. Gehen Sie weg, Herr Maigret? Nur kurz zum Chef. Tom, ich wollte schon sagen, ohne Mantel. Ihr Besuch ist fort, Herr Maigret. Wieso? Er hat mir gesagt, er könne nicht länger warten. Er müsse unbedingt ins Warenhaus zurück. Ja, hätte ich... Nein, das macht nichts. Jean, Sie wissen wohl auch nicht mehr, wie er heißt. Ja, ich muss gestehen, Herr Maigret, dass ich mir den Anmeldezettel nicht angesehen habe. Xaver... Ja, aber wie weiter? Ja. Ich habe den Zettel weggeworfen, zu dumm. Naja, vielleicht die Inspektoren. Habt ihr ihn gesehen? Wen? Meinen Besucher? Hatten Sie einen? Entschuldigung. Ja, macht nichts. Versucht doch mal, mich mit einem Dr. Steiner zu verbinden, dem Psychiater. Sofort, Chef. Hallo? Dr. Steiner. Ja, Doktor, entschuldigen Sie die Störung. Hier spricht Maigret. Der Kommissar von der Kriminalpolizei. Ja. Sie haben, glaube ich, kürzlich einen Patienten gehabt, dessen Vorname Xaver ist und auf dessen Familiennamen ich mich leider im Augenblick nicht besinnen kann. Er hat mit elektrischen Eisenbahnen, Spielzeugeisenbahnen zu tun. Er muss bei Ihnen gewesen sein, um sich zu vergewissern, dass er nicht verrückt ist und hat bei der Gelegenheit auch von seiner Frau gesprochen. Darf ich fragen, Herr Kommissar, aus welchem Grunde Sie mich anrufen? Weil jener Herr eben bei mir war und gegangen ist, bevor unser Gespräch beendet wurde. Und ich habe leider den Anmeldezettel weggeworfen. Ist etwas passiert? Nein, ich glaube nicht. Er hat nur von gewissen Befürchtungen gesprochen, über die er sich wohl auch Ihnen gegenüber geäußert hat. Sie wissen, das Berufsgeheimnis verbietet... Ja, ich verlange von Ihnen nicht, sich gegen Ihr Berufsgeheimnis zu vergehen. Ich möchte Sie um den Familiennamen dieses Xaver bitten. Ich kann ihn sofort erfahren, wenn ich das Warenhaus Louvre anrufe, wo er in der Spielwarenabteilung verkauft. Aber ich habe gedacht, dass ihm das bei seinen Vorgesetzten schaden könnte. Sehr wahrscheinlich. Ja, nun, wie heißt er? Martin. Xaver Martin. Ah, er ist wohl nervlich überreizt. Was sagen Sie? Herr Dr. Steiner, noch einmal, ich verlange nicht von Ihnen, sich gegen Ihr Berufsgeheimnis zu vergehen. Xaver Martin hat sich in meinem Büro wie ein normaler Mensch aufgeführt. Aber... Aber? Ich bin kein Psychiater, aber ich würde gern wissen, ob ich es mit einem Geistesgestörten zu tun habe. Es ist mir ein unangenehmes Gefühl, dass ich einen Menschen habe gehen lassen, der vielleicht morgen... Ich habe ihn aus meinem Sprechzimmer auch fort gehen lassen. Sie halten ihn also nicht für verrückt? Was halten Sie von dem, was er Ihnen von seiner Frau gesagt hat? Ich habe seine Frau nicht untersucht. Und nach dem, was er Ihnen erzählt hat, haben Sie keine Vorstellung? Keine Vorstellung. Entschuldigen Sie mich. Ich habe einen Patienten, der schon ungeduldig wird. Affe. Stanvier! Ja, Chef? Du gehst ins Warenhaus Louvre und begibst dich in die Spielwarenabteilung. Tu so, als wärst du ein Kunde. Du sollst einen Mann suchen, der dort der erste Verkäufer ist oder sein soll. Er ist Mitte 40, hat braunes Haar und trägt einen guten, grauen Maßanzug. Auf dem Schlips ein kleines Eisenbahnsignal als Krawattennadel. Und was soll ich ihn fragen? Nichts. Wenn er dieser Beschreibung entspricht, dann heißt er Xaver Martin. Das ist alles. Lucas! Ja, Chef? Bring das hier bitte ins Laboratorium. Kopfschmerzpulver? Ja, sieht so aus. Mein Besucher hat es hier gelassen. Heute Nachmittag möchte ich wissen, was es ist. Ich gehe jetzt essen. Na, du kommst aber zeitig heute. Ich habe noch nicht mal den Tisch gedeckt. Aber ich habe dir einen Zwiebelrostbraten gemacht. Nur mir? Ja, ich glaube, ich werde mal eine kleine Abmagerungskur machen. Ich platze sonst noch aus den Nähten. Ah. Suchst du was? Nein, Frau Maigret. Hast du einen neuen Fall? Du bist so nachdenklich. Wo heben Frauen Tabletten auf, wenn sie nicht wollen, dass ihr Mann sie sieht? Wo Frauen Tabletten? Wen rufst du denn an? Sind Sie es, Dr. Pardon? Was willst du denn von Dr. Pardon? Danke, es geht mir sehr gut. Ja, meiner Frau ebenfalls. Sagen Sie, sind Sie sehr beschäftigt oder kann ich bei Ihnen vorbeikommen? Gut, in einer halben Stunde. Wiedersehen. Fehlt dir was? Aber ich bin kerngesund. Du würdest es mir doch sonst sagen. Ich bestimmt, Frau Maigret. Ich will Dr. Pardon nur von einem interessanten Fall erzählen. Merken Sie, Doktor, wie schwierig der Fall ist? Mhm. Er hat mich freiwillig aufgesucht, aber keine Anzeige erstattet. Und das Gesetz verbietet nicht, eine gewisse Menge Gift zu besitzen. Ja, ja. Es ist durchaus möglich, dass seine Geschichte wahr ist. Sicher. Kennen Sie einen Dr. Steiner? Dr. Steiner, den Neurologen? Ein ausgezeichneter Mann. Ich war zusammen mit ihm auf der Universität, nur etwas arrogant. Haben Sie mit ihm zu tun? Ja, ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert wegen dieses Mannes. Er war bei ihm gewesen. Aber Steiner hat mir nichts gesagt. Kann ich mir denken. Das Hauptproblem ist, er lebt weiter mit seiner Frau zusammen und scheint nicht die Absicht zu haben, sich von ihr zu trennen. Hat er Ihnen gesagt, seine Frau sei im Begriff, verrückt zu werden? Ja, nicht direkt. Ich erinnere mich leider nicht an jede Einzelheit. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mir auch Gedanken wegen meiner Frau machte. Maigret, es ist nichts Beunruhigendes. Wenn sie ihre Diät hält und die Tabletten nimmt, dann... Die sie mir nicht zeigt und die ich nicht finden kann. Wird sie sich in 3 Monaten mindestens um 10 Jahre jünger fühlen. Aber zu Ihrem Besucher. Es wäre das Beste, ich würde mich gar nicht weiter um ihn kümmern. Trotzdem weiß ich, dass ich mich mit dem Fall befassen werde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das alles nur in seiner Fantasie existiert und dass er das Zinkphosphid selber gekauft hat. Ist es nicht rezeptpflichtig? Das Kaufhaus, in dem er arbeitet, kann das Zeug zur Rattenvertilgung bekommen haben. Da kommt dieser Schwätzer in mein Büro und belädt mich von einem Augenblick zum anderen mit einer Verantwortung. Aber Sie tragen keine Verantwortung. Ja, beruflich nicht. Aber wenn morgen oder in der nächsten Woche der Mann oder die Frau umkommt, werde ich denken, dass es durch meine Schuld geschehen ist. Das war ein Reinfall, Chef. Sieht man mir denn so sehr den Polizeibeamten an? Dir eigentlich am wenigsten vom ganzen Haus. Also ich bin zur Spielwarenabteilung hinaufgegangen und habe ihn dank der Beschreibung von Ihnen sofort erkannt. Ja, bitte, mein Herr, was hätten Sie gern? Ach, ich interessiere mich wegen meines Jungen für elektrische Eisenbahn. Ja, bitte, bitte, sehen Sie sich nur um. Ja, was braucht man denn so für eine erste Anlage? Ein einfacher Schienenkreis genügt. Aha, und dann kann man allmählich ausbauen. Ja, natürlich, aber sagen Sie doch Herrn Kommissar Maigret, es sei nicht sehr nett von ihm, Sie herzuschicken. Er kann mich damit um meine Stellung bringen. Und während er das sagte, hat er ganz nervös zu einem Angestellten hinübergeschielt, der von der Ecke, wo es die Kindertrompeten gibt, zu uns herübersah. Ah. Ich würde dich gerne in die Avenue de Chatillon schicken, um die Concierge und die Nachbarn zu verhören. Aber man darf in dem Viertel nicht merken, dass sich die Polizei mit dem Mann beschäftigt. Du könntest von Tür zu Tür gehen, mit einem elektrischen Staubsauger zum Beispiel. Großer Gott. Wenn dir das lieber ist, stell dich als Versicherungsagent vor. Das ist mir lieber. Versuch herauszubekommen, wie das Ehepaar lebt, was die Frau für einen Eindruck macht und was man in dem Viertel von ihnen denkt. Ich werde mein Bestes tun, Chef. Da ist der Bescheid vom Laboratorium, Herr Maigret. Zinkphosphid. Stimmt also? Ja. Und eine Dame ist draußen. Eine feine Dame. Schuh und Handtasche aus Krokodil. Und in derselben Farbe. Es ist die Frau des Mannes von heute Morgen. Wo ist der Anmeldezettel? Hier. Frau Martin. Grund persönlich. Und einen Pelzmantel hat sie an. Sowas sieht man hier selten. Soll ich sie hereinführen? Nein, ich werde sie selber holen. Frau Martin? Kommissar Maigret, nicht wahr? Darf ich bitten? Ich bitte mich zu entschuldigen, dass ich Sie so überfalle. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie können sich wohl denken, warum ich hergekommen bin. Ich glaube, Herr Kommissar, wir gewinnen Zeit, wenn ich offen mit Ihnen spreche. Ich weiß, dass mein Mann heute Morgen bei Ihnen war. Hat er es Ihnen gesagt? Nein, ich habe ihn hier hineingehen sehen und wusste sofort, dass er Sie aufsuchen würde. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Ihrem Mann nachgegangen sind? Ja. Verwundert Sie das, nachdem Sie ihn gesehen und mit ihm gesprochen haben? Wissen Sie auch, was er mir gesagt hat? Das kann ich mir schon denken. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet und ich kenne Xaver gut. Er ist der anständigste Mann, den man sich vorstellen kann. Ja, bitte, Sie können rauchen. Danke. Wir müssen Ihnen alle beide, ich meine meinen Mann und mich, lächerlich vorkommen, wie wir so nacheinander wie zu einer Beichte bei Ihnen erscheinen. Aber übrigens, ein wenig ist es so. Schon seit Monaten mache ich mir um meinen Mann Sorgen. Er ist völlig überarbeitet, hat Zeiten großer Niedergeschlagenheit, in denen er kein Wort mit mir spricht. Schon im Oktober habe ich ihm gesagt, er sei neurasthenisch und müsse einen Arzt konsultieren. Ich habe ihn viel beobachtet. Es hat damit angefangen, dass er sich über einen Vorgesetzten beklagte, den er nie hatte leiden können. Und dann sprach er von einer Art Verschwörung gegen ihn und hat über einen jungen Verkäufer gejammert. Weshalb? Ach, ich verstehe Xavers Reaktion schon. Er versteht in Frankreich wirklich am meisten von elektrischen Eisenbahnen. Hoffentlich lächeln sie nicht darüber. Aber man macht sich zum Beispiel ja auch nicht über jemanden lustig, der sein Leben damit verbringt, Büstenhalter zu entwerfen oder Korsetts. Haben Sie mit Büstenhaltern und Korsetts zu tun? Ja, ich verkaufe sie. Aber es geht ja nicht um mich. Dieser junge Verkäufer hat also meinem Mann seine kleinen Tricks abgeguckt und mein Mann hat das Gefühl, dass er ihn aus seiner Stellung verdrängen wolle. Aber wirklich habe ich mich erst beunruhigt, als ich merkte, dass sich Xavers Verdächtigungen auch auf mich ausdehnten. Wessen hat er Sie verdächtigt? Er ist davon überzeugt, dass ich beschlossen hätte, mich seiner zu entledigen. Bei Tisch vertauscht er manchmal sein Glas mit meinem. Er tut das ganz offen, sieht mich dabei sogar spöttisch an. Er isst erst, nachdem ich den ersten Bissen heruntergeschluckt habe. Ich weiß nicht, was Dr. Steiner ihm gesagt hat. Waren Sie mit ihm zusammen bei ihm? Nein, Xaver hat mir gesagt, er werde ihn konsultieren. Wie eine Herausforderung hat er das gesagt. Hat er Ihnen das Ergebnis der Untersuchung mitgeteilt? Nein. Und heute Morgen sind Sie ihm nachgegangen? Tun Sie das immer? Nicht jeden Tag, denn ich habe auch meine Arbeit. Aber seit einiger Zeit kehrt Ihr Name in unseren Gesprächen ziemlich häufig wieder. Und vor 2 Tagen hat er mir drohend gesagt, was du auch tun wirst, so raffiniert du auch bist, jemand wird es erfahren. Ich habe sofort verstanden, dass er Sie gemeint hat. Aus welchem Grund erzählen Sie mir das eigentlich alles? Aber, wollen Sie, dass Ihr Mann in eine Anstalt gebracht wird? Ich glaube, nichts gesagt zu haben, was Ihnen erlauben könnte... Bleiben Sie ruhig sitzen. Das ist doch eine ganz natürliche Frage. Was ist der Grund Ihres Besuches? Haben Sie Angst? Vor meinem Mann? Ja. Ich habe Angst um ihn, aber nicht vor ihm. Warum? Weil was auch kommen mag, ich mich zu verteidigen weiß. Ja? Janvier, ich bin im Büro nebenan. Ich weiß, wer bei Ihnen ist und habe mich darum lieber nicht gezeigt. Ich würde Sie gerne einen Augenblick sprechen. Ja, ich komme. Man braucht mich in einem anderen Fall. Es wird aber nicht lange dauern. Sie entschuldigen. Bitte. Lucas, geh in den Flur und wenn sie versucht vorzugehen wie ihr Mann, dann halt sie fest. Gern. Ist sie hübsch? Na, Jean-Vier, was hast du erfahren? Die Martins wohnen in einem kleinen Haus im Hof von Nummer 17. Sehr freundlich. Eine Außentreppe führt vom Erdgeschoss zu den oberen Räumen, 2 Zimmern und einem Badezimmer. Ich habe geläutet. Eine junge Frau hat mir geöffnet. Frau Martin? Nein, meine Schwester kommt erst gegen 7 Uhr zurück. Sie war eine Frau, nach der sich auf der Straße bestimmt alle Männer umdrehen. Sehr weiblich, sehr rührend, sehr sanft. Hat vielleicht ein bisschen Angst vorm Leben. Oh, sie hat ja einen ziemlichen Eindruck auf dich gemacht. Sie ist eine Frau, die einen Mann gleich beschützen möchte. Verstehen Sie, was ich meine? Bist du lange bei ihr geblieben? Knappe Viertelstunde. Ich habe zuerst mein Versicherungssprüchlein heruntergeleiert, aber sie hat mir geantwortet. Nein, ich glaube, da sind Sie vergeblich gekommen. Mein Schwager und meine Schwester haben vor ungefähr 1 Jahr eine höhere Versicherung abgeschlossen. Ich weiß natürlich nicht, ob bei Ihrer Gesellschaft. Nun, junge Frau und Sie selbst? Nein, nein, ich selber brauche keine Versicherung, denn ich habe ja eine Pension. Bin Witwe. Ach, das tut mir leid. Ich meine, so jung und schon Witwe. Ja. Mein Mann ist verunglückt. Ach, ist das Ihre Eisenbahn? Spielen Sie mit der? Auf einem langen Tisch an einer der Wände stand nämlich eine hübsche Anlage mit allem drum und dran. Und um das Gespräch noch etwas auszudehnen, habe ich ihr erzählt, ich hätte gerade eine elektrische Eisenbahn für meinen Jungen gekauft. Wo haben Sie die denn gekauft? Im Warenhaus Louvre? Ja. Dann hat sie gewiss meinen Schwager bedient. Er versteht alles von den Eisenbahnen und baut die schönsten Anlagen alle selber. Schade, dass er noch nicht hier ist. Er könnte Ihnen alles zeigen. Ich verstehe leider zu wenig davon. Ist das alles? So ungefähr. Ich war noch bei 2 oder 3 Geschäftsleuten, aber ich wagte nicht deutlich zu werden. Die Martins scheinen in dem Viertel einen guten Ruf zu haben. Danke, mein Lieber. Entschuldigen Sie, Frau Martin. Bitte. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ach ja, arbeiten Sie auch den ganzen Tag wie Ihr Mann? Ja. Selbstständig? Nicht ganz. Aber mein Chef, der das Wäschegeschäft Harris in der Rue Saint-Honoré aufgemacht hat, beteiligte mich mit einem ziemlich hohen Prozentsatz, da ich die eigentliche Leiterin des Geschäftes bin. Ich habe, glaube ich, schon von der Firma Harris gehört. Es ist 1 der 3 besten Pariser Geschäfte für feine Wäsche. Wir haben eine erlesene Kundschaft, darunter sogar gekrönte Häupter. Hatten Ihre Eltern auch schon ein Wäschegeschäft? Oh nein. Mein Vater war Geschichtslehrer am Gymnasium in Rouen. Haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester, die nach Amerika geheiratet hat. Ihr Mann war dort Ingenieur in einer Petroleumraffinerie. Sie sagen wahr? Er ist vor 2 Jahren bei einer Explosion ums Leben gekommen. Meine Schwester ist so verzweifelt und entmutigt nach Frankreich zurückgekehrt, dass wir sie zu uns genommen haben. Wo haben Sie eigentlich Ihren Mann kennengelernt? Im Warenhaus Louvre. Ich war gleich nach dem Abitur nach Paris gekommen. Ich wollte nicht bei meinen Eltern in Rouen bleiben. Na, und nach wochenlang Umherlaufen kriegte ich schließlich eine Stellung als Verkäuferin im Warenhaus. Ach, war Ihr Mann damals schon erster Verkäufer? Natürlich nicht. Haben Sie gleich geheiratet? Er wollte es durchaus. Mir hätte es genügt, mit ihm zusammenzuleben. Lieben Sie ihn? Warum wäre ich sonst hier? Wann haben Sie die Stellung in dem Warenhaus aufgegeben? Im nächsten Monat werden es 5 Jahre. Und da war Ihr Mann schon erster Verkäufer? Ja. Aber Sie waren immer noch eine einfache Verkäuferin? Ich verstehe nicht, was die Frage soll. Ich auch nicht. Sie sind dann bei Herrn Harris eingetreten? Harris ist nur der Name der Firma. Mein Chef heißt Maurice Torrance. Er war im Warenhaus Louvre Verkäufer in der Wäscheabteilung. Wie alt? Jetzt? Ja. 49. Aber es ist nicht so, wie Sie denken. Unsere Beziehungen sind rein geschäftlich. Er brauchte in dem Geschäft eine Frau, die etwas davon versteht. Wenn es sich um Wäsche handelt, lassen sich Frauen nicht gern von einem Mann bedienen. Ich war ihm im Warenhaus Louvre aufgefallen. Das ist die ganze Geschichte. Praktisch sind Sie also Teilhaberin. In gewissem Sinne ja. Jedenfalls bis vor etwa 5 Jahren hatte Ihr Mann eine höhere Stellung als Sie und verdiente auch viel mehr. Aber seit 5 Jahren ist das umgekehrt, stimmt's? Stimmt, ja. Aber Sie dürfen mir glauben, mir ist das völlig gleich. Ihr Mann auch? Oh, anfangs wohl nicht, aber er hat sich daran gewöhnt. Wir leben nach wie vor bescheiden. Ja. Da ich Ihnen weiter keine Fragen zu stellen habe, sagen Sie mir bitte, was ich tun soll. Ich weiß wirklich nicht. Wollen Sie, dass Ihr Mann überwacht wird? Warum sollte er überwacht werden? Sind Sie nicht bereit, ein entsprechendes Gesuch zu unterschreiben, das uns ermächtigt, ihn auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen? Ganz und gar nicht. Dann ist das also wirklich alles? Das ist alles. Benutzen Sie Zinkphosphid? Ja, ich benutze es. Wofür? Zur Rattenvertilgung. Die Rue Saint-Honoré ist eine der ältesten Straßen von Paris. Und die Häuser hinter den Luxusläden sind zum größten Teil in schlechtem Zustand. Und die Avenue de Châtillon? Da hatten wir ebenfalls Ratten und mein Mann klagte darüber. Ich habe darum eine kleinere Menge Zinkphosphid aus dem Geschäft mitgenommen. Ohne Ihrem Mann etwas davon zu sagen? Ich weiß nicht mehr, ob ich ihm etwas davon gesagt habe oder nicht. Er hat sich doch nicht etwa eingebildet. Also wenn er Ihnen das gesagt hat, dann... Mein Gott, und wie habe ich mir den Kopf zerbrochen, was ihn quäle. Noch heute Abend werde ich mit ihm darüber sprechen. Ach nein, doch lieber nicht, sonst merkt er sofort... Er merkt sofort, dass ich bei Ihnen war. Wollen Sie ihm das verschweigen? Ich weiß es nicht mehr, Herr Maigret. Ich bin hierher gekommen... Wie soll ich es sagen? Ich bin ganz harmlos hergekommen, in der naiven Absicht, mich Ihnen anzuvertrauen. Ja, ich habe Ihnen die Wahrheit über Xaver und meine Besorgnisse gesagt. Anstatt mir zu helfen, haben Sie mir Fragen gestellt, die, ich habe es wohl gemerkt, verraten, dass Sie mir nicht glauben, dass Sie mich, weiß Gott, finsterer Absichten verdächtigen. Ja, nun, es hilft nichts. Ich habe gehofft, es bleibt mir nichts übrig, als mein Bestes zu tun. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie mich empfangen haben. Was liest du denn da für dicke Wälzer? Ach, über Neurosen. Nach Adler ist der Ausgangspunkt einer Neurose ein drohendes Minderwertigkeits- oder Unterlegenheitsgefühl. Eine Abwehrreaktion gegen das Gefühl treibt den Kranken dazu, sich mit einem völlig gesunden, fiktiven Körper zu identifizieren. Verstehe ich nicht. Man merkt doch, ob man geistig gesund ist oder krank. Was meinst du, was ist eigentlich ein geistig gesunder Mensch? Ach, Maigret, das merkt man doch. Ja, findest du, dass ich ein geistig gesunder Mensch bin? Und nun hör aber auf. Wenn man sich doch sein Leben lang mit Verbrechern und Anormalen abgibt. Wenn du nicht geistig gesund wärst, dann würdest du sie gar nicht erkennen. Hast du einen sehr schwierigen Fall? Eine Geschichte von Verrückten. Komm, gehen wir schlafen. Ich weiß nicht, Maigret, warum Sie das so schwer nehmen, da bei uns noch keine Anzeige vorliegt. Ja, das ist es ja eben, Chef. Jeder der beiden hat mir seine Geschichte erzählt. Hm. Und jede Geschichte ist an sich nicht so beunruhigend. Aber wenn man sie miteinander vergleicht, merkt man, dass da etwas nicht stimmt. Und wenn wir morgen oder in einer Woche erführen, dass einer der beiden tot ist... Glauben Sie das? Ich weiß nicht. Das Ganze ist eine auf den Kopf gestellte Untersuchung. Sonst geschieht erst das Verbrechen und dann forschen wir nach den Motiven. Diesmal kenne ich die Motive, aber es ist noch kein Verbrechen geschehen. Glauben Sie nicht, dass es tausende von Fällen gibt, wo auf die Motive kein Verbrechen folgt? Sicher, nur legt man sie mir dann nicht vorher dar. Mhm. Naja, ich beginne zu verstehen. Ich möchte Sie um die Genehmigung bitten, auf alle Fälle mit dem Staatsanwalt sprechen zu dürfen. Damit er eine Untersuchung anordnet. Ja, so ungefähr. Jedenfalls, damit ich ein ruhiges Gewissen haben kann. Ja, ich zweifle an dem Erfolg. Ich auch. Aber gehen Sie zu ihm, wenn Sie es für Ihren Seelenfrieden brauchen. Aber lieber Maigret, wie viele Verrückte, Halbverrückte oder einfache Originale empfangen Sie jährlich in Ihrem Büro? Ja, natürlich. Hunderte, Herr Staatsanwalt. Und ich bekomme tausende von Briefen von Leuten der gleichen Sorte. Es wäre mir dennoch lieb, wenn eine Untersuchung... Ad 1, ich sehe den Zweck nicht ein. Ad 2, wenn diese Martins sich nicht vertragen, dann ist es ihr gutes Recht, darüber zu klagen. Und wenn ein Verbrechen begangen wird... Das wäre gewiss bedauerlich, aber wir können es nicht ändern. Erlauben Sie trotzdem, dass ich Sie überwachen lasse. Unter zwei Bedingungen. Erstens so diskret wie möglich, damit wir keine Scherereien bekommen. Und zweitens dürfen dafür keine erfahrenen Inspektoren eingesetzt werden, die wir anderswo nötig brauchen. Meinetwegen der junge Lapointe. Ich habe verstanden, Chef. Ins Warenhaus Louvre gehen, ein Spielzeug kaufen, damit ich Martin erkennen kann. Ja. Vor Beginn der Mittagspause am Personalausgang stehen und ihm unauffällig folgen. Ja, und am Nachmittag tun Sie einen Blick in das Wäschegeschäft Harrys in der Rue Saint-Honoré. Ja. Dort bedient Frau Martin. Sie sehen sowieso aus, als wären Sie frisch verlobt. Sie können zum Beispiel ein Nachthemd für Ihre Braut kaufen. Glauben Sie, dass man seiner Braut ein Nachthemd kauft? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Na, dann spielen Sie eben einen merkwürdigen Bräutigam. Bitte Sie wünschen, Monsieur? Ich möchte ein Nachthemd für ein junges Mädchen. Was für eine Art? Ja. Wie groß ist das junge Mädchen? Sie ist etwas kleiner als Sie. Wir haben hier dies in Naturseide mit Brüsseler Spitzen. Es soll doch ein Geschenk sein. Ja, ja. Es ist das Modell, das wir für die Aussteuer der Prinzessin Elaine von Griechenland entworfen haben. Ja, das ist ja sehr... Das ist sicher sehr teuer. Es ist Größe 40. Wenn es dem jungen Mädchen nicht passt, müssen wir es für Sie nach Maß anfertigen. Denn wir haben es nur in dieser Größe vorrätig. Haben Sie nicht vielleicht etwas weniger luxuriöses? So Nylon zum Beispiel? Nein, Nylon führen wir gar nicht. Nur Naturseide und Batiste. Bonjour. Ah, Maurice. Die Post liegt auf dem Tisch. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Entschuldigen Sie. Was haben Sie denn in Weiß? Ich möchte eigentlich ein ganz schlichtes Nachthemd ohne Spitzen. Hier, das ist etwas billiger. Hat das Rest angerufen? Nein. Das ist wohl nicht, was Sie suchen. Ja, ich muss es mir erst noch überlegen. Ich komme dann noch ein andermal. Bitte. Ihren Hut, Monsieur. Ich hätte tatsächlich fast meinen Hut auf dem Ladentisch liegen lassen. Sie haben sich aber sehr gut ausgekannt, Lapointe. Was für ein Mann ist dieser Maurice? Na, ganz deutlich der Chef. Wissen Sie, so einer, wie Sie an den Champs-Élysées alle aussehen. Und wie wirkten die beiden zusammen? Sehr vertraut, also das spürte ich sofort. Und wie war es mit Herrn Martin? Ja, also ich habe Martin sofort erkannt nach Ihrer Beschreibung. Und um 12, als sie alle zum Mittag herausstürzten, bin ich ihm nachgegangen. Er hat nicht in der Nähe gegessen wie die anderen, sondern er ist in die Rue Coquillière gegangen, in ein kleines Restaurant, das Trou Normand heißt. Dort hat er sich mit seiner Schwägerin getroffen. Woher weißt du? Also das muss sie gewesen sein. Janvier hat mir von ihr vorgeschwärmt. Man weiß einfach sofort, dass sie einen Mann glücklich machen würde. Sie haben kaum ein Wort miteinander gesprochen, aber sie waren so aufmerksam zueinander, wie man eben ist, wenn man... Na, sie hat aber einen mächtigen Eindruck auf dich gemacht. Ach, Chef. Ihr beide zusammen. Plötzlich ist er aufgestanden, um ihr aus dem Mantel zu helfen, nur weil sie einen Blick auf den Ofen geworfen hatte. Sie aß noch, als er schon gehen musste, und zum Abschied hat er ihr die Schulter gestreichelt. Ich habe dann auch gleich bezahlt und bin dann hinter ihr hinausgegangen. Sie ist ganz gemächlich zur Porte d'Orléans geschlendert und dort in den Autobus gestiegen. Ich nahm an, dass sie in die Avenue de Châtillon zurückfuhr und bin ihr nicht nachgefahren. War das falsch? Nein, das war ganz richtig. Mhm. Sieh mal an, gestern hatten wir nur Herrn und Frau Martin... Und jetzt haben wir schon zwei Paare. Und damit sieht alles ganz anders aus. Ja, Kommissar Maigret. Ich entschuldige mich wegen gestern, aber ich musste fort. Ich möchte nur wissen, ob Sie um 6:45, vielleicht um 7:10 noch in Ihrem Büro sind. Wir schließen um 9:30. Heute? Ja, wenn es Ihnen recht ist. Ja, ich erwarte Sie. War er es? Ja, rufen wir Lucas Janvier. Lucas Janvier zum Chef. Ja. Ihr geht beide zum Warenhaus Louvre. Wenn die Angestellten dort herauskommen, zeigt sich Janvier nicht, sondern macht Lucas nur ein Zeichen, sobald Martin vorüberkommt. Und Lucas geht ihm dann allein nach. Hoffentlich erkennt er mich nicht wieder. Glauben Sie, dass er weit gehen wird? Wahrscheinlich geht er hierher, aber es kann auch sein, dass er sich anders besinnt. Und außerdem kann es sein, dass seine Frau ihm wieder nachgeht, wie sie das in den letzten Tagen schon ein paar Mal getan hat. Also dann los. Ah, ihr habt noch Zeit für ein Aperitif in der Brasserie Dauphine. Oh, sehr gut. Das Warenhaus schließt erst um 6:30. Habe ich was falsch gemacht, Chef? Dass Sie mich nicht schicken? Ah, im Gegenteil, aber alle vier Beteiligten in diesem verfluchten Fall kennen dich jetzt. Setz dich bitte nachher hinter die Tür, die ich halb offen lassen werde, und stenografiere mit, für alle Fälle. Sei pünktlich 6:45 da. Entschuldigen Sie, dass ich mich ein wenig verspätet habe. Es ist schon 7, aber um diese Zeit sind die Metro und die Busse alle voll und so bin ich zu Fuß gegangen. Wenn Sie Ihren Mantel ausziehen möchten. Ja, danke, Herr Kommissar. Ich glaube, das ist vielleicht besser. Herr Kommissar, war meine Frau bei Ihnen? Wie kommen Sie darauf? Ich kenne sie. War sie bei Ihnen? Ja, sie war hier. Was hat sie Ihnen berichtet? Hier antwortet man für gewöhnlich auf Fragen und stellt keine. Oh, verzeihen Sie. Ich nehme an, Sie haben mir noch weitere Einzelheiten zu berichten. Ach, es gibt eine Art, Fragen zu stellen, die es einem schwer macht, sie zu beantworten. Ja, zum Teufel, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie ohne ein bestimmtes Ziel hergekommen sind. Wollen Sie gegen Ihre Frau Anzeige erstatten? Nein. Sie beschuldigen sie nicht? Warum sollte ich? Mordversuch. Ich habe doch keinen Beweis. Sie glauben mir doch auch nicht. Und das Zinkphosphid kann ich doch selber in den Besenschrank gestellt haben, nicht? Also, warum sind Sie hier? Ja, damit Sie es wissen. Damit, wenn mir etwas zustößt, man nicht an einen natürlichen Tod glaubt, wie es der Fall sein würde, wenn Sie nicht im Bilde wären. Ich werde mich nicht wehrlos vergiften lassen. Ich werde das Urteil selber vollstrecken. Soll ich das so verstehen, dass Sie Ihre Frau vorher töten werden? Bevor ich sterbe, aber nicht bevor sie mich vergiftet hat. Ich habe in meiner Wohnung einen geladenen Revolver. Er ist angemeldet, Sie können sich danach erkundigen. Meine Frau weiß es, denn ich besitze ihn schon seit Jahren. Sie weiß nur nicht, wo er ist. Und sie wird ihn auch nicht finden. Herr Martin, hören Sie um Himmels Willen zu. Nehmen wir an, heute Abend eine halbe Stunde nach dem Essen. Spüren Sie Magenschmerzen? Fürchten Sie nichts, Herr Maigret. Ich vermag sehr wohl, zwischen einer Vergiftung und einer einfachen Magenverstimmung zu unterscheiden. Aber wenn Sie glauben, Sie seien vergiftet, werden Sie schießen? Ja. Maigret. Hier ist Lucas, Chef? Ja, sprich nicht so laut, der Hörer vibriert so stark, dass ich kaum ein Wort verstehe. Verstanden, Chef. Also, Janvier hat mir den Mann gezeigt, als er aus dem Warenhaus herauskam. Eine Frau ist ihm bis zum Quai des Orfèvres nachgegangen. Beschreibe sie. Janvier kennt sie, komm her. Hallo, Chef. Es ist die Schwägerin. Jenny. Bist du sicher? Ganz sicher. Was soll jetzt geschehen? Passt weiter auf sie auf. Und wie ist es mit dem Mann? Soll ich keinem nachgehen, wenn er rauskommt? Ja. Herr Kommissar, ist das meine Frau? Was meinen Sie? Ach, nichts. Ich weiß ja doch, dass Sie mir nicht die Wahrheit sagen. Haben Sie verstanden, was der, der mich eben anrief, gesagt hat? Nein, aber wenn es meine Frau ist... Na und? Ach, nichts. Ach, es war verkehrt, dass ich gestern hergekommen bin und noch verkehrter, dass ich heute wiederkam, da Sie mir ja doch nicht glauben. Ich möchte Ihnen gern glauben. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Dr. Steiner, der durch das Berufsgeheimnis gebunden ist, will mir nichts sagen. Ach, möchten Sie, dass ich mich von einem anderen Arzt untersuchen lasse? Ja, von einem Nervenarzt des Untersuchungsgefängnisses. Wann? Sofort? Nein, sind Sie bereit? Ach, aus welchem Grunde sollte ich nicht bereit sein? Sie sind ein seltsamer Mensch, Herr Martin. Finden Sie? Sie sind, was ich nicht vergesse, aus freien Stücken hergekommen. Sie sind also nicht verpflichtet, auf meine Fragen zu antworten. Dennoch sind da einige, die ich Ihnen gern stellen würde. Herr Kommissar, werden Sie mir glauben? Ich werde es versuchen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich kein Vorurteil gegen Sie habe. Lieben Sie Ihre Frau? Nein. Liebt sie sie? Ich habe es geglaubt, aber eines Tages habe ich gemerkt, dass ich mich getäuscht hatte. Wann? Vor 2 Jahren. Mit anderen Worten, ungefähr zu der Zeit, als Ihre Schwägerin zu Ihnen zog, haben Sie gemerkt, dass Ihre Frau Sie nicht liebte. Ja. Können Sie mir erklären, warum? Oh, das ist leicht. Bevor ich meine Schwägerin kennenlernte, war ich zu Hause nicht immer glücklich, aber ich sagte mir, dass man eben nicht glücklicher sein könnte. Giselle war eine Frau. Und ich dachte, dass ihre Fehler die Fehler seien, die alle Frauen haben. Welche Fehler? Kalt, habgierig, übertrieben ehrgeizig für sich und mich. Sie schämte sich, wie ich jetzt weiß, mit einem Mann verheiratet zu sein, der sich mit Kinderspielzeug und elektrischen Eisenbahnen befasste. Sie hatte etwas Besseres gefunden. Einen gewissen Maurice Torrance. Glauben Sie, dass die beiden ein Verhältnis haben? Ich weiß es. Bestand diese Situation schon vor der Ankunft Ihrer Schwägerin? Wahrscheinlich. Aber mir waren die Augen noch nicht geöffnet. Erst als ich meine Schwägerin kennenlernte, merkte ich, dass es eine andere Art von Frauen gibt. Frauen wie jene, von denen ich immer geträumt habe. Ist sie Ihre Geliebte? Nein. Sie führte eine sehr glückliche Ehe. Als ihr Mann verunglückte, wollte Jenny sich das Leben nehmen. Ich habe versucht, ihr zu helfen, wieder Freude am Leben zu gewinnen. Weiß Jenny, dass ihre Schwester ihren Tod wünscht? Ich habe ihr nichts davon gesagt. Aber sie muss doch merken, dass sie sich mit ihrer Frau nicht mehr verstehen. Herr Kommissar, Sie dürfen nicht vergessen, dass meine Frau und ich uns nie zanken. Giselle ist zu intelligent, um einen Streit vom Zaune zu brechen. Und sie erbt immerhin einmal 2 Millionen aus der Lebensversicherung. Wann haben Sie die abgeschlossen? Vor oder nach der Ankunft Ihrer Schwägerin? Vorher. 1/4 Jahr. Wir haben auf 2 Millionen abgeschlossen. Mit Gegenseitigkeit. Ach so, wenn Ihre Frau vor Ihnen stirbt, bekommen Sie ebenfalls 2 Millionen. Sodass Sie an Ihrem Tod genauso interessiert sind wie Ihre Frau an dem Ihren. Ich verhehle das nicht. Und Sie hassen sie? Sie hasst mich, ja. Und Sie? Ich hasse sie nicht. Ich treffe nur meine Vorsichtsmaßnahmen. Aber Sie lieben Ihre Schwägerin? Auch das verhehle ich nicht. Und Ihre Frau ist die Geliebte von Maurice? Das ist eine Tatsache. Haben Sie mir sonst noch etwas zu sagen? Ich wusste nicht, Herr Kommissar. Ich habe Ihre Fragen beantwortet. Ich glaube sogar, ich habe mehr gesagt, als Sie mich gefragt haben. Ich werde mich morgen früh der Untersuchung unterziehen, von der Sie gesprochen haben. Wann soll ich hier sein? Zwischen 10 und 12. Welche Zeit passt Ihnen am besten? Sagen wir um 11, wenn es Ihnen recht ist. Ich brauche dann vor der Mittagspause nicht noch einmal ins Geschäft zu gehen. Auf Wiedersehen. Ihre Schwägerin erwartet Sie auf dem Quai. Ach. Überrascht Sie das? Wusste sie nicht, dass Sie mich aufsuchen wollten? Natürlich nicht. Bis morgen. Lapointe. Ja, Chef? Hat deine Stenografie gereicht, um mitzukommen? Uff, mir tut die Hand weh. Ich habe ihn ja nur gehört und nicht gesehen, und das ist ein großer Unterschied. Aber ich glaube, er hat nur am Schluss gelogen. Wann am Schluss? Als er sagte, er habe seiner Schwägerin nichts von seinem Besuch bei Ihnen erzählt. Ja, und das hat seinen guten Grund. Er möchte vermeiden, dass sie eines Tages als Mitwisserin angeklagt werden könnte. Aber sie könnte es doch nur, wenn sie... Eben. Ich habe noch nie eine Untersuchung geführt wie diese. Gehen wir nach Hause. Also, bis morgen früh, Chef. Ja. Wie spät ist es denn? 10 nach 6. Hallo, wer ist... Kommissar Maigret? Ja? Es ist geschehen. Was ist... Martin ist tot. Sie haben nichts angefasst? Alles unverändert? Unverändert. Ihr Mann lag hier zwischen Bett und Wendeltreppe, so wie jetzt? Bis hier ist er noch gekrochen, aber er hat den Revolver nicht mehr erreicht. Sehen Sie, der liegt hier. Ja. Sie haben auch nichts angefasst? Nein. Lucas, fotografieren Sie alle Einzelheiten und rufen Sie Dr. Pohl an wegen der Obduktion. Jawohl, Chef. Ziehen Sie sich an. Ja. Sie auch? Ja, ich weiß. Und kommen Sie beide mit. Frau Matong, ich werde mit Ihnen beginnen. Sie glauben, dass ich ihn vergiftet habe, nicht wahr? Sie irren sich. Er ist vergiftet worden, aber nicht von mir. Mich hat man auch vergiftet. Sie sind vergiftet worden? Ich bin um Mitternacht mit furchtbaren Magenschmerzen aufgewacht. Ich bin ins Badezimmer gestürzt und habe mich übergeben. Es brannte wie Feuer und hatte einen Nachgeschmack, den ich unter Tausenden wiedererkennen würde. Haben Sie Ihre Schwester und Ihren Mann gerufen? Nein. Vielleicht haben Sie mich gehört, ich habe mehrfach die Wasserspülung gezogen. Entschuldigen Sie. Haben Sie nicht daran gedacht, einen Arzt zu rufen? Nachdem ich erbrochen hatte, war das doch nicht nötig. Sie müssen eine ganz andere Frage stellen. Ich habe nämlich die Teetassen auf dem Tablett heimlich vertauscht und aus der Tasse meines Mannes getrunken. Und Ihr Mann? Hat aus der Tasse getrunken, die eigentlich für mich bestimmt war. Das hieße also, dass Ihre Schwester Jenny versucht hat, Ihren Mann zu vergiften? Ich weiß es nicht. Oder aber, da Ihr Mann trotzdem vergiftet worden ist, dass sie alle beide hat vergiften wollen. Ich weiß es nicht. Haben Sie mir noch etwas zu sagen? Ja. Ich habe Xaver sterben sehen. Und? Ich hatte mich wieder schlafen gelegt. Ich konnte aber nicht schlafen und nach einiger Zeit habe ich ihn stöhnen hören. Schließlich hörte ich ein lautes Geräusch, als ob etwas Schweres auf den Boden fiele. Da bin ich aufgestanden und bin leise zur Treppe gegangen. Haben Sie Ihre Schwester nicht gesehen? Nein. Auch kein Geräusch in Ihrem Zimmer gehört? Nein. Um in das Zimmer unten hineinsehen zu können, musste ich ein paar Stufen hinuntersteigen. Ich zögerte es zu tun, weil ich mir einer Gefahr bewusst war. Schließlich habe ich es doch getan und mich über das Geländer gebeugt. Die Nachttischlampe brannte. Xaver lag am Boden, dort, wo Sie ihn noch gesehen haben. Er hatte sich auf den linken Ellbogen gestützt und den rechten Arm streckte er aus, um den Revolver zu ergreifen, der etwa 30 Zentimeter von seiner Hand entfernt lag. Hat er Sie gesehen? Ja, er starrte mich an. Es wurde mir klar, dass er mit der Waffe in der Hand auf die Treppe zugegangen war, um mich zu töten. Aber seine Kräfte hatten ihn verlassen, er war hingestürzt und der Revolver war ihm aus der Hand gefallen. Sind Sie die Treppe weiter hinuntergestiegen? Nein, ich bin dort stehen geblieben. Wie lange hat es gedauert, bis er starb? Ich weiß es nicht. Er versuchte immer wieder, die Waffe zu ergreifen. Seine Hände hatten sich verkrampft und plötzlich fiel er hin und rührte sich nicht mehr. Da wusste ich, dass es aus war. Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, einen Arzt zu rufen oder mich zu benachrichtigen? Wenn wir in unserer Wohnung Telefon hätten, hätte ich es vielleicht getan. So habe ich mich auf mein Bett gesetzt, in eine Decke gewickelt und gewartet. Dann habe ich das Klappern der Mülleimer gehört und bin ins Vorderhaus gegangen zur Concierge, um zu telefonieren. Vom Hof aus habe ich Licht im Zimmer meiner Schwester gesehen und als ich zurückkam, kam sie gerade die Treppe hinunter. Haben Sie Martin geliebt? Nein, ich glaube nicht. Trotzdem haben Sie ihn geheiratet? Mein Mann war impotent. Ich habe ihn geheiratet, weil ich meine Ruhe haben wollte nach all den albernen Erlebnissen bis dahin. Und wir verstanden uns so ganz gut. Weil er tat, was Sie wollten. Seit wann haben Sie geglaubt, dass Ihr Mann geistesgestört ist? Ich habe es nicht geglaubt, ich wusste es. Habe ich nun alle Ihre Fragen beantwortet? Sie haben nie die Absicht gehabt, sich Ihres Mannes zu entledigen? Wenn ich ihn hätte umbringen wollen, hätte ich nichts dem Zufall überlassen und wäre jetzt nicht hier. Auch das stimmt. Lika, Chef. Bring Frau Marton in irgendein Büro und bleib dort, bis ich dich rufe. Darf mir Ihr Inspektor einen Kaffee bringen? Naja, das mache ich schon. Jean-Vie, bringen Sie die Schwester herein. Nehmen Sie Platz. Welchen Anwalt wollen Sie sich nehmen? Ich möchte Sie lieber in Gegenwart Ihres Anwalts vernehmen, damit Sie nicht das Gefühl haben, ich wollte Sie überlisten. Ich kenne keinen Anwalt. Hier ist die Liste. Suchen Sie sich einen aus. Wozu? Gestehen Sie? Ja. Geben Sie zu, dass Sie die Absicht hatten, Ihre Schwester zu vergiften? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Quälen Sie mich nicht. Mir liegt nur daran, dass alles so schnell wie möglich vorbei ist. Haben Sie Ihren Schwager geliebt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja. Machen Sie schnell, Herr Kommissar. Ich kann nicht mehr. Wussten Sie, dass Xaver nicht normal war? Ja, aber doch nicht so. Sie hat ihn nicht verstanden und hat ihn verrückt gemacht. Absichtlich? Ich weiß es nicht. Ich habe versucht... Ihm Mut zu machen? Sie können nicht wissen, in welcher Atmosphäre wir lebten. Nur wenn wir allein waren. Er und ich. Denn bei mir fühlt er sich geborgen. Zu mir hat er Vertrauen. Hat er Ihnen gestern Abend, als Sie unten auf dem Quai auf ihn gewartet haben, gesagt, dass er sich heute Morgen untersuchen lassen müsste? Antworten Sie. Er hat es mir gesagt. Hatte er Angst davor? Ja. Er glaubte, sie hätte gewonnen. Denn sie hat ihn zu dem allen getrieben. Sie hatte vorausgesehen, dass er das Gift finden und sich Gedanken darüber machen würde. Als Marton gestern Abend von ihr fortging, bildete er sich ein, dass man ihn nach der ärztlichen Untersuchung nicht wieder freilassen würde. Es blieb ihm also nur der eine Abend. Es war seine letzte Chance. Als er zu Ihnen in die Küche kam, war da der Tee schon in die Tassen gefüllt? Ja. Haben Sie nicht gesehen, dass er ein Pulver in seine Tasse schüttete? Ich habe ihm den Rücken gekehrt. Er hat das Besteckfach aufgezogen und ein Messer herausgenommen. Ich habe das Klappern von Messern gehört. Und Sie haben geglaubt, dass er nicht den Mut hätte, das Gift hineinzuschütten? Ich hatte Mitleid. Aber keinesfalls mit Ihrer Schwester. Ich war sicher, dass man ihn in eine Anstalt bringen würde, dass Giselle das Spiel gewonnen hatte. Da haben Sie die Flasche mit dem Zinkphosphid ergriffen und eine reichliche Dosis in die Tasse Ihrer Schwester getan. Sie konnten nur nicht wissen, dass Ihre Schwester die beiden Tassen vertauschen würde. Haben Sie Erbarmen, Herr Kommissar, wenn Sie wüssten, was für eine Nacht ich verbracht habe. Haben Sie alles gehört? Wie hätte ich es nicht hören sollen? Und Sie sind nicht hinuntergegangen? Ich hatte zu viel Angst. Hier, trinken Sie einen Cognac. Wenn Ihnen Ihr Schwager nur alles gesagt hätte. Er wollte seine Frau nämlich nicht vergiften. Er tat sich eine schwache Dosis in seine Tasse, wenn er zum Schein mit Messern klapperte, nur um einen Vorwand zu haben, sie zu erschießen. Er wäre krank genug geworden, um die Tat erklärlich zu machen, aber nicht krank genug, um daran zu sterben. Ihre Schwester ist nicht gestorben. Sie hat sich nur übergeben müssen. Dadurch aber, dass Sie eingriffen... Ich habe ihn umgebracht! Jean-Vier. Ja, Chef? Sie muss hinuntergebracht werden, aber behutsam. Zuerst ins Lazarett. Lika, Frau Marton kann gehen. Chef, ich weiß nicht, ob ich richtig gehandelt habe. Bevor Frau Martin ging, hat sie mich gebeten, telefonieren zu dürfen. Ich habe es ihr gestattet, da ich dachte, dass wir dadurch vielleicht etwas erfahren würden. Was hat sie zu ihm gesagt? Ach, Sie wissen, mit wem sie gesprochen hat? Mit Maurice. Ja, sie hat sich bei ihm entschuldigt, dass sie noch nicht ins Geschäft gekommen sei. Im Übrigen hat sie nur gesagt, ich werde Ihnen alles nachher erklären. Was ist, Chef? Nichts, was soll sein. Im Grunde ist Frau Marton die Schuldige. Denn wenn jemand fähig ist, ein bis ins letzte überlegtes Verbrechen einzufädeln, dann ist es diese Frau. Ah, jetzt sitzt sie in einem Taxi, hält sie einen Spiegel vors Gesicht und pudert sich. Naja, für mich ist der Fall erledigt. Das Übrige ist Sache der Richter. Sie hörten Maigret und seine Skrupel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Georges Simenon, für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal, mit Paul Dahlke, Eva-Maria Meinecke, Wolfgang Büttner, Ingrid Pahn, Reinhard Glemnitz, Traute Rose, Rolf Beusen, Gunnar Möller und anderen. Musik Herbert Jartschik. Ton und Technik Günter Hildebrand, Josef Seber und Angela Veit. Regie Heinz-Günther Stamm.